Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ging an eine Gemeinschaftsproduktion von Deutschlandradio Kultur mit dem Westdeutschen Rundfunk und Radio Bremen. Wir zitieren aus der Begründung der Jury. Elke Heinemann hat in einer detaillierten und genauen Recherche aus den Tagebüchern, Skizzen und Briefen des deutschen Brücke-Malers Ernst Ludwig Kirchner nachgezeichnet und mit Regisseur Martin Zülker eine Collage zu Kirchners Leben und Sterben geschaffen, die sich mit originalen Zeitzeugenaussagen zu einer spannenden und rührenden kunsthistorischen Reportage verdichtet. Mit Kirchner und den ihn umgebenden Menschen fragen sie, ob Selbstüberhöhung im Kunstmarkt eine Notwendigkeit ist und wie nahe ihr zugleich Selbstmissachtung und Zerstörung sein können. Bin ich nicht Napoleon, bin ich eine Maus. 70 Jahre nach Kirchners Tod ist Heinemann und Zülker ein fast zeitloses und dank seiner Realitätsfragmente fast lebendiges Hörbild über das Verhältnis seines Künstlers zu ihn umgebenden Gesellschaft gelungen. Ernst Ludwig Kirchner, Inside Out. Hörbild nach Leben und Sterben eines Malers. Von Elke Heinemann. Lieber Herr Dr. Bauer, lieber guter Herr Dr. Bauer, Dr. Bauer. Wenn Sie einverstanden sind, so geben Sie mir doch bitte noch ein Rezept für einen 0,2 Eukodal, 20 Milliliter Wasser oder 10 Ampullen 0,02 Punkte. Herr Doktor, für den Fall, dass ich Sie nicht treffe auf der Straße, bitte ich Sie mir noch ein Rezept für 4 Schachteln Eukpunkt ins Postfach zu geben. Lieber Doktor, für den Fall, dass ich Sie nicht treffe auf der Straße, bitte ich Sie mir ein Rezept für 4 Schachteln Eukpunkt ins Postfach zu geben. Davoser Tagebuch. Unruhig. Meine Flaubert-Büchse macht mir Freude. Früher war das lange Rohr bei der Büchse ein sicheres Zeichen des weiten, genauen Schusses. Heute schießt ein Drittel so langes Rohr 100-mal so weit. Das Pulver, Kugelzüge, Politur der Seele etc. maßgebend für den Schuss sind. Wie kann man das darstellen? Lieber guter Dr. Bauer, lieber Doktor, darf ich Sie bitten, mir für morgen einen R-Punkt ins Postfach zu geben? Lieber Doktor, darf ich Sie für morgen um einen R-Punkt bitten, falls ich Sie nicht treffe? Lieber Herr Doktor, darf ich Sie für morgen um 2 R-Punkte? Lieber Herr Doktor, da am Sonntag nicht aus ist, bitte ich Sie für morgen um einen R-Punkt. Das Bild in der Erinnerung ist das innerlich Geschaute, das Ernst Ludwig Kirchner in seinen Bildern von dem von ihm Gesehenen gibt. Hat der Künstler viele solche innere Bilder durch okulare Erlebnisse in sich? Das heißt, ist er innen volle Figur, wie Dürer sagt? So kann er ohne Äußeres aus sich Bilder realisieren. Frei ist die Kunst nur dann, wenn der Maler die Form beherrscht und innen volle Figur ist. Lieber Doktor, der am Sonntag nicht auf ist, bitte ich Sie für morgen um einen R-Punkt. Lieber Herr Doktor, darf ich Sie wieder um einen R-Punkt? Lieber Herr Doktor, für den Fall, dass ich Sie nicht treffe auf der Straße, bitte ich Sie mir ein Rezept für 4 Schachteln R-Punkt ins Postfach. Was meine Arbeit für viele so schwer verständlich macht, ist neben der neuen Formung und Technik auch das neue Leben, die Freiheit des Revolutionären, das aus jedem Blatte spricht. Die Kämpfe für das Ideal freien Menschentums spiegeln sich in meinen Bildern. Lieber Herr Doktor, vielleicht sind Sie so gut, mir ein Rezept ins Postfach zu geben. Lieber Doktor, ich muss Ihnen wieder mit dem R-Punkt kommen. Das letzte geht bis 25. Lieber Doktor, würden Sie die große Freundlichkeit haben, mir noch 24 Ampullen 0,02... Lieber Doktor, da am Sonntag nicht auf ist, bitte ich Sie für morgen um einen R-Punkt. Outsider hier, Outsider da. Kein Mensch will mich haben. Absolute Einsamkeit. Beim Schaffen in großer Einsamkeit ging es mir oft so, dass sich mein Körper loslöste und ich ihn sehen konnte, so als ob ich hinter ihm stünde. In solchen Zeiten sind Bilder entstanden, auf denen ich selbst mit darauf bin, ohne dass ich einen Spiegel nötig hätte. Lieber Herr Doktor, Lieber Herr Doktor, vielleicht sind Sie so gut, mir ein Rezept ins Postfach zu geben. Er gelangte zu der Fähigkeit, sich selbst wie eine dritte Person zu sehen und darzustellen. Lieber Doktor, ich muss Ihnen wieder mit dem R-Punkt kommen. Das letzte geht bis 25. Ebenso kommt es mir oft vor beim Porträt, dass ich mich in den anderen Menschen verwandle, durch seine Augen die Welt sehe. Lieber Doktor, würden Sie die große Freundlichkeit haben, mir nach 24 Ampullen 0,02 aufzuschreiben? Das Weittragende links, primitiv durch langen Lauf, rechts bei moderner Büchse übertragen durch Verjüngung des kurzen Laufes mit Verdickung am Schluss. Lieber Herr Doktor, bitte geben Sie mir wieder ein R für 4 Schachteln. Meine Arbeit soll dem Beschauer mitteilen, einen ästhetischen, freien Genuss. Eine neue Schönheit des Lebens, ein Geheimnis des inneren Lebens und der sonst nicht mitteilbaren Beziehungen von Wesen und Dingen untereinander. Ernst Ludwig Kirchner. Davos, 15. Juni 38. Ich bin zurzeit 58 Jahre alt und habe einen weiten Weg hinter mir. Sonntag. Geschossen. Das ist unser Haus. Unser Haus. Er hat sich bei unserem Haus erschossen, nicht bei seinem. Mein Name ist Christian Jost. Ich bin geboren im Jahr 1925. Ich war also, als Ernst Ludwig Kirchner sich das Leben genommen hat, gerade 13-jährig. Ja, ich bin als Bauernbub aufgewachsen in der Nachbarschaft des Heimwesens Wildboden, wo Ernst Ludwig Kirchner ja langjährig gelebt und gewirkt hat. Das ist die Haustüre da. Und Kirchner ist da um die Ecke und hat sich da unten erschossen. Um die Hausecke da. Und er ist von da gekommen, da ist das Haus, von da gekommen. Und eben die Haustüre da und er ist nur um die Ecke und hat sich da erschossen. Und zwischen dem Wildboden und dem Heimwesen meiner Eltern lag das Heimwesen Rüsch. Die beiden Heimwesen waren die einzigen mit Telefonanschlüssen. Und Ernst Ludwig Kirchner wollte oftmals telefonieren. Und wenn das bei Rüsch nicht ging, dann kam er zu Jost und hat dann dort telefoniert. Also ich heiße Barbara Augustin. Und Kirchners waren unsere Nachbarn und wir Kinder mussten immer Telefon ausrichten. Wir waren die Einzigen dort mit Telefon und Nachbarn, so schon vielleicht so 400 Meter weit auseinander, aber trotzdem Nachbarn. Und wir bekamen von Kirchners immer Schocke oder Zückerle und haben uns gestritten, wer darf Telefon ausrichten. Ich war präsent bei Rüscher. Am Tag, als Kirchner sich das Leben genommen hat, wir haben gespielt irgendwo auf dem Bauernheimwesen irgendwo. Und dort waren wir am Spielen und Kirchner ist dann gekommen. Ob er noch telefoniert hat, das wissen wir nicht. Wir haben ihn dann gesehen im Raum vom Garten. Und dort ist dann die Sache passiert. Die heutige Frau Augustin war zu Hause und die hat das offenbar miterlebt aus näherer Umgebung, als wir zwei waren. Und ich war doch ein junges Mädchen, ne? Ich war ja allein. He? Das war unterhalb des Gartens Rüsch. Und wir haben durch den Zaun hindurch haben wir gesehen, dass da was passiert ist, und sind wir abgehauen. Dann sind die Rüschen dann herausgekommen und die jetzige Frau Augustin hat ihn dann gesehen. Ich war allein daheim und dann kam Frau Kirchner und fragte, ob sie telefonieren dürfe. Und sie war am Telefon. Die Küche war da, die Stube da und das Telefon im Korridor, da in der Ecke. Und dann hat sie gesagt, sie muss so lange warten, der Arzt ist auf der Visite, Dr. Bauer, ich muss warten, warten. 1933, lieber Doktor, Ernst Ludwig Kirchner. Vielen Dank für Ihre große Freundlichkeit. Kopf, Dr. Bauer. Lieber Doktor. Farbholzschnitt von 3 Stücken in rotbraun, rosa, grün, hellbraun, rot und blau. Vielen Dank für Ihren freundlichen Brief. Lieber Herr Doktor, tausend Dank. Ihnen für Ihre so freundschaftliche Absicht. Mein Bild Mondaufgang und Hilfe hängt ganz reizend in Bauers Sprechzimmer. Lieber Herr Doktor, vielen, vielen Dank Ihnen für all Ihr freundliches Interesse und für Ihre Mühe. Wenige Menschen sind so wie Sie. Er hält mich für verrückt. Lieber Herr Doktor, ich habe ein wenig ein schlechtes Gewissen wegen des Sonntagnachmittags, wo es wieder über die Ärzte etc. herging. Ich möchte Ihnen deshalb sagen, dass Sie dabei immer ausgenommen sind. Und gerade Sie, als einer, der so seltenen dem Arztsein gleich Menschsein mit Kenntnissen ist, die anderen fehlen, werden mir zustimmen, dass es schlimme Ärzte gibt. Die nur meine ich. P.S. Würden Sie wohl so freundlich sein, mir ein R für eine Zehnerschachtel 02 zu geben? Ich bin leider durch die Hämorrhoidengeschichte etwas in Unordnung geraten. Lieber Herr Doktor, das Bild der kreiselnden Tänzerin möchte ich Ihnen als Ausgleich für Ihre bewährten ärztlichen Bemühungen geben, wenn es Ihnen recht ist, da ich doch wahrscheinlich vergeblich auf eine Liquidation warten werde. P.S. Dürfte ich Sie noch um ein R über eine 02er Amp bitten. Ich bin leider durch den Besuch, die Autotour und das Geschwür etwas in Unordnung geraten. Lieber Doktor, es freut mich immer, wenn ich daran denke, wie Sie so ganz allmählich zum Interesse für meine Bilder kamen, über die Zeichnungen. Sie stehen dadurch in einer Reihe mit meinen ganz alten Freunden, wie Karl Hagemann in Frankfurt am Main und anderen, die nun über 20 Jahre lang meine Arbeit sammeln. Es ist das schönste Gefühl für mich, wenn meine Arbeit anderen auf die Dauer etwas geben kann. P.S. Mich hat der Witterungsumschlag ja auch etwas aus der Ordnung gebracht, weshalb ich Sie noch um ein R wie gewöhnlich bitten muss. Ernst Ludwig Kirchner, Kopf Dr. Bauer, Farbholzschnitt 1933. Dr. Bauer ist aus dem Umfeld von Kirchner sicherlich die faszinierendste Gestalt. Lieber Doktor, Sie sagen manchmal, Sie wüssten nicht, warum ich Ihnen billigere Bedingungen mache als sonst. Und da bei Ihnen nicht der Grund in der Vermögenslage zu suchen ist, kann ich nur sagen, dass ich Sie sehr gern habe. Weil Sie mir manchmal eine Warnung zukommen lassen. Nicht Warnung, sondern Rat. Oder, wie soll ich sagen, wenn Sie sehen, dass ich Fehler mache. Sie tun das so zart, dass ich es häufig nicht merke. Ich bin etwas dickfällig, aber dass Sie es tun, das gibt mir das Gefühl, dass Sie freundschaftlich für mich, für uns empfinden. Denn dass ein Mensch einen anderen von Fehlern zurückhält, ist sicher das Größte, was er tun kann. Mediziner, Freund, Sammler, Mäzen und Drogenlieferer. Lieber Herr Doktor, dass Sie mir Freund sind, ist mir die größte Freude. Und ich kann nur hoffen, Ihnen niemals lästig zu werden. Also ich bin Roland Scotti und habe von 1997 bis 2006 das Museum Kirchner in Davos geleitet. Ernst Ludwig Kirchner, Kopf Dr. Bauer, Holzschnitt, 1933. Ich denke, dieses berühmte Holzschnittporträt von Kirchner, in dem er seinen Freund für die Nachwelt aufbewahrt, zeigt schon diese Zweigesichtigkeit dieser Person. Ernst Ludwig Kirchner, Kopf Dr. Bauer, Zeichnungsstock, geschnitten, 1933. Das ist eine These von Roland Scotti, dass diese zwei Hälften des Gesichtes, die da so ein bisschen auseinandergezogen werden und wie so eine Schnittmenge ineinander liegen, dieses Gute und das weniger Gute von Bauer in Bezug auf Kirchner darstellen. Kopf Dr. Bauer, Farbstock 1, geschnitten und zersägt, 1933. Ich weiß nicht, ob ich der These folgen möchte oder ob ich der Psychologie folgen möchte. Kopf Dr. Bauer, Farbstock 2, zersägt, 1933. Es ist einfach auch ein kompositorisches Element gewesen. Also er spielt natürlich mit der Form auch. Es gibt auch zum Beispiel ein Porträt von Oskar Schlemmer, das mit dieser Doppelgesichtigkeit spielt. Lieber Herr Doktor, dieses Jahr sollen Sie etwas von mir bekommen, was nicht von mir ist, von dem ich aber doch hoffe, dass es Ihnen gefällt. Sie lieben ja schöne Bücher. Dieses ist interessant wegen der vielen Profil-Enfance-Köpfe, die Picasso seit 1930 anscheinend viel macht. Mein erster war 1914, der Schlemmerkopf im Volkwang in Essen. Natürlich ist es nur eine Einzelheit aus dem Problem der gesamten Stellung zur Naturform überhaupt, aber es ist doch interessant, die Schaffensarten daran zu vergleichen. Die Leichtigkeit des technischen Spieles des Parisers. Mein Name ist Karin Schick. Der Mann hat zu wenig gezeichnet, das sieht man deutlich. Ich bin die Direktorin des Kirchner Museums in Davos. Und die Schwerfälligkeit des Deutschen, der den lebendigen Ausdruck zu behalten sucht. Habe ich geschrieben, dass ich eine internationale Ausstellung erwarte, wo Picasso und ich nebeneinander hängen sollen? P.S. Darf ich mir zum Dienstag einen R-Punkt für 2 Schachteln Eukpunkt erbitten? Also er schreibt ja meistens nur R-Punkt für das Rezept, er braucht einen R-Punkt. Oder er braucht Euk für Eukodal, eben dieses Mittel mit Morphin oder Opiaten, das gleichzeitig Schmerzen stillen soll und offenbar ihn auch beruhigen soll. Und er beschreibt ja auch immer wieder, und ich glaube, das ist typisch für Suchtabhängige, die versuchen so ein bisschen zu verniedlichen, dass es einfach eine Tatsache ist, dass sie ohne nicht können. Die Geschichte der Abhängigkeiten von Kirchner oder von Künstlern insgesamt ist ja auch sehr komplex. Wenn man Kirchners Bestreben nach Autarkie sieht, dann kann man das daran messen. Also Bauer hat die Rezepte ausgestellt und Kirchner wäre dann irgendwann so weit, dass er die Mengenangaben selbst einsetzen konnte. Was mir auffiel, ist, dass Frederik Bauer eine sehr beeindruckende Physiognomie hatte. Also war er sehr auffällig mit seinen hohen Stirn, mit seiner Glatze. Also auch wenn man die Fotografien ansieht, die Kirchner von Bauer gemacht hat, mit diesem unglaublich hohen Schädel, mit diesem haarlosen Schädel und den Ohren und relativ tief liegenden Augen. Dr. Bauer war Leiter des Parksanatoriums, des größten Sanatoriums in Davos, war aber eine schillernde Figur. Da ist man zuerst so ein bisschen überrascht und auch fast erschreckt. Mein Name ist Peter Braun. Ich war 32 Jahre lang Chefarzt in Clavadel, einer Heilstätte in Davos. Es gab immer so eine Davoser Ärztevereinigung mit regelmäßigen Zusammenkünften. Dr. Bauer hat nie teilgenommen, hat ja mit seiner Mutter zusammengelebt. Dr. Frederik Bauer kommt aus Deutschland. Er hatte wenig Kontakt mit den übrigen Ärzten in Davos und es ist wenig von ihm genau bekannt. Mir wurde Dr. Bauer von meinem Schwiegervater immer als großer Ästhet geschildert. Es gibt ein Foto frontal von Bauer, das sieht fast aus wie das Fahndungsfoto eines Verbrechers. Ich heiße Wolfgang Henze und bin Kunsthistoriker und Kunsthändler. In unserer Galerie verwalten wir den Nachlass von Ernst Ludwig Kirchner nach der jahrzehntelangen Nachlassverwaltung durch meinen Schwiegervater Roman Norbert Ketterer. Bauer hat ja in den 50er Jahren dann gegenüber Roman Norbert Ketterer schon geäußert, dass er das Gefühl hätte, also er wäre nicht ganz unschuldig an dem Selbstmord von Kirchner. Kirchner hat aber auch dazu geneigt, seine Krankengeschichte zu verschleiern. Er hat, kann ich mir vorstellen, Bauer nicht darüber informiert, dass er schon einmal diese schwere Abhängigkeit hatte. Er wollte nie, dass man genaueres darüber weiß, wie es ihm ging ab 1914 nach dem Nervenzusammenbruch. Lieber guter Dr. Bauer. Lieber Doktor, verzeihen Sie vielmals, dass ich das vergessen hatte. Lieber Herr Doktor, ich hatte vergessen, Ihnen etwas zu sagen. Lieber Doktor, ich muss Ihnen wieder mit dem R-Punkt kommen. Lieber Herr Doktor, ich habe bei einem Ihrer letzten Briefe übersehen, eine Frage zu beantworten. 5 Kokotten. 1914, Holzschnitt. Der beginnende Krieg fand ihn in voller Arbeit. Potsdamer Platz, 1914, Öl auf Leinwand. In einer großen Stadt des östlichen Reiches, genannt Berlin, lebte einst ein kleiner Maler hoch oben im Dach eines großen Hauses. 2 Kokotten, 1914, Pastell. Nur eine Sehnsucht hatte dieser Künstler. Er hätte gerne einen Lebenskameraden gehabt, der sein Leben teilte und mit ihm schaffte. Da lernte er in einer Gesellschaft ein junges Mädchen kennen. Eine Berlinerin, eine kleine Tänzerin. 2 Frauen auf der Straße, 1914, Öl auf Leinwand. Ein stilles Mädel mit geistigen Zügen, trotz ihres einfachen Herkommens. Ich fand das Mädchen nett und bestellte sie zu mir, um zu sehen, ob sie sich eignete, respektive ihr Körper. Straßenszene, 1914, Pastell. Sie war nett, gut gebaut, nur sehr elend und traurig. Und er verliebte sich in sie und sie sich in ihn. Es war eine Liebe auf den ersten Blick. Wir hatten Sympathie füreinander und sie ging mit mir und lebte ganz mit mir. Sie machte Stickereien, er half ihr dabei. Und da sein Name schon bekannter war, nahm sie ihn als Künstlernamen an. Erna Schilling, genannt Frau Kirchner. Straßenszene mit vier Frauen, 1914, farbige Ölkreiden. Des Malers Arbeit setzte sich langsam durch, er musste oft reisen. So empfing sie die Besucher und führte die Geschäfte. Frauen auf der Straße, 1914, Pastell, Tempera und Tempera-Kreiden. Er hatte sich vorgenommen, eine neue Kunstauffassung zu finden und experimentierte viel mit den Formen auf seinen Bildern. In Dresden hatte sich einst um ihn ein Kreis junger, mit dem akademischen Studium unzufriedener Künstler gebildet. Heckel, Nolde, Bleil, Schmidt-Rottloff, Pechstein. Die seine Art zu arbeiten aufnahmen und mit ihm in der Künstlergruppe Brücke, die, wie man heute sagt, deutschest neuzeitliche Kunst, den Expressionismus schufen. Straße mit roter Kokotte, 1914, Öl auf Leinwand. Er verdiente wenig. Die Leute, die ihn kannten, lachten ein wenig über ihn. Von diesen Künstlern haben allerdings nur Nolde und Kirchner standgehalten. Und meinten, er täte wohl besser, sich aufs Geldverdienen zu verlegen, anstatt so wenig verständliche Bilder zu malen, die kein Mensch kaufte. Als nach dem Austritt Kirchners aus der Brücke 1912 diese aufgelöst wurde. Frauen am Potsdamer Platz, 1914, Holzschnitt. Aber da er ein stiller Maler war, so taten sie ihm nichts. Und er lebte und arbeitete ruhig daheim. Da brach der große Krieg aus. E.L. Kirchner, Expressionist, Führer der neuesten Richtung, zurzeit im Felde. Kirchner lehnte dieses Schlagwort für seine Arbeit ab. Ihm stand nur das Ziel vor Augen, für die wirkliche Schönheit der Zeit, in der er lebte, den bildnerischen Ausdruck zu finden, in Malerei und Plastik. Artilleristenbad, 1915, Lithografie. Ich arbeitete, bis ich Soldat werden musste. Ich tat das als unfreiwillig Freiwilliger und trat als Fahrer in ein Artillerieregiment. Artilleriereitplatz, 1915, Holzschnitt. Sein durch Entbehrungen aller Art geschwächter Körper hielt die Anstrengungen des Militärdienstes nicht aus. Das Soldatenbad, 1915, Öl auf Leinwand. Ich bin momentan vom Militär entlassen und will ein Sanatorium aufsuchen, um mich zu regenerieren. Ich fühle mich halbtot von geistigen und körperlichen Qualen. Dabei hat man die Aussicht, bald wieder eingezogen zu werden. Arbeiten kann ich jetzt nur nachts. Selbstbildnis als Soldat mit abgehackter Hand, 1915, Öl auf Leinwand. Der Maler wurde im nie geübten Militärdienst krank. Selbstbildnis als Kranker. Er kam in ein anderes Land zur Heilung und blieb dort, da er Land und Leute liebgewonnen hatte und aus ihnen schaffen konnte. Lieber Herr Doktor, ich schulde Ihnen viel Dank und bin froh, dass Sie mir als Arzt zur Seite stehen. Der Dienst wurde zu schwer für mich. So wurde ich immer magerer und schließlich zeigte sich ein altes Lungenleiden, das mir ermöglichte, aus dem Militär auszutreten. Ich kam nach Davos. Lieber Herr Doktor, ich möchte Ihnen für Ihre liebenswürdige ärztliche Hilfe herzlichst danken. Eine alte Tuberkulose brach wieder auf und Kirchner kam zur Heilung derselben nach Davos, wo er seitdem lebt. Lieber Herr Doktor, Sie haben mich all die Jahre so zart und verständnisvoll behandelt wie nie zuvor ein Arzt. Ich verdanke es Ihnen, dass ich lebe und so wohl bin, wie ich es eben sein kann. Kaputter Mensch, der ich war vor Davos. Er selber hat immer behauptet, eines leichten Lungenleidens wegen sei in der Schweiz gekommen. Das stimmte nicht, die Lunge war tadellos in der Ordnung. Morgens ein paar Tropfen Opium. Stimulantien haben für ihn immer eine riesige Rolle gespielt, welcher Art auch immer. In frühen Jahren war das Alkohol, Absinth, waren das irgendwelche sonstigen Aufputschmittel. Er hatte eine Neigung, um es einfach auszudrücken, Medikamente zu nehmen. Die Injektionen kamen mittags. Kirchner kam ganz bestimmt als Morphinist hier nach Davos. Die Diagnosen aus dieser Zeit aller Ärzte widersprechen sich. Also es muss wahrscheinlich einfach ein nervöser Zustand gewesen sein, eine große Unruhe und dann vor allen Dingen ein damals schon sich manifest gemachter Morphinismus. Auf Ampullen. Das ist also alles ambivalent, genauso wie seine Krankheit, in die er sich ja während des Ersten Weltkrieges hineinhungerte, um den Militärdienst zu umgehen, zunächst eben eine bewusst herbeigeführte Krankheit war, die dann aber zu einer tatsächlichen wurde mit unendlichen Schmerzen, die dann mit Morphium behandelt wurden, von dem er natürlich abhängig wurde, weil er eben diese Disposition zur Abhängigkeit hat. Es fehlt die Injektion. Mit Hilfe von Eberhard Griesebach, der damals Leiter des Kunstvereins in Jena war, wurde dann der Gedanke entwickelt, in die Schweiz auszuweichen. Griesebach war mit einer Spengler-Tochter verheiratet, also Tochter eines berühmten Arztes hier in Davos. Denken Sie, diesen prächtigen, hochstehenden Mann habe ich jämmerlich betrogen. 1917 hat der Sammler und Freund von Kirchner, Eberhard Griesebach, Philosophieprofessor in Jena, aus einer Gruppe von Jenensern, die Kirchner sehr schätzten und sammelten und ausstellten, zu seiner Schwiegermutter nach Davos geschickt und hat ihr gesagt, du musst dich um diesen armen Kerl kümmern und ihn von der Droge befreien. Was Helene Spengler, eben der Schwiegermutter von Eberhard Griesebach, bis zum Jahre 1921 dann auch gelang. Also so etwas kann auch gelingen. Eine große Dame, die den Maler kannte, führte ihn in ihr Dorf und stellte ihn auch Leuten vor. Kopf des Kranken, Selbstbildnis 1917, Farbholzschnitt. Kopf des Kranken, Selbstbildnis 1918, Holzschnitt. Meine Unerfahrenheit in der Welt und die dadurch erzeugte Fremdheit gegenüber den Menschen und dazu eine angeborene Schüchternheit ließen mich den Menschen etwas wunderbar erscheinen. Selbstbildnis im Morphiumrausch, 1917, Rohrfeder und Selbstbildnis Tinte. Im Sanatorium, 1917, 18, Bleistift. Mich ließ, solange der Krieg dauerte, die quälende Angst nicht los, noch einmal als Soldat eingezogen zu werden. Tag und Nacht hatte ich solche Angstvorstellungen. Ich hatte mich in der Ruhezeit so weit erholt, dass mir meine Diensttauglichkeit nicht als unmöglich erschien. Es musste etwas geschehen. Ich aß im Sanatorium zusammen mit anderen Patienten eine gute, reiche Kost. Tischgesellschaft im Sanatorium, 1916. Nervöse beim Diner, 1916. Holzschnitt auf leicht strukturiertem Maschinenpapier. Da kam ich auf die Idee, mir einen Beutel zu konstruieren und ihn verborgen unter der Weste zu halten. Bald war das Stück genäht. Mehr als die Hälfte meiner Ration glitt unbemerkt in meinen Beutel und verschwand dann irgendwo im freien Felde. Zusehends schwand auch mein Gewicht und ich magerte in nahezu erschreckender Weise ab. Spengler wusste nichts mehr mit mir anzufangen, denn mein Betrug war der Denkweise dieses trefflichen Mannes völlig fremd. Kopf mit tanzendem Tod. Selbstbildnis. 1917, 18. Holzschnitt. Im Bett liegender Mann. Selbstbildnis. 1917. Aquarell über Bleistiftzeichen. Lieber Doktor, alles tat mir weh. Das Militär hat mir das Rückgrat gebrochen. Lieber Herr Doktor, ich musste auch das Recht haben, mal krank zu sein. Ich lebte in ewiger Angst. Lieber Herr Doktor, hoffentlich denken Sie nicht schlimm über mich, weil ich so kaputt war. Bald wird der uniformierte Teufel auch wieder an mich herankriechen. Und dann muss ich von selbst aus diesem reichen Leben gehen, das für 100 Menschen Leben zu schaffen gibt. Er hatte eine gewisse Uniformphobie und kam in der Regen in die Traufe. Denn hier hielten sich ungefähr 1600 deutsche Internierte auf. Die Promenade war gefüllt mit deutschen Uniformen und er versuchte dann, diesem Bild etwas auszuweichen und entschloss sich, auf eine der Alpen auszuweichen. Die Räume hier oben sind sehr eigenartig. Blockhaus mit moosverstopften Fugen und ein wunderbarer Ofen, rund mit Messing. Die Alphütte oben in der Staffelalp, die gehörte unserer Tante. Unten waren die Kühe und oben war ein Zimmer und eine Küche. Und sonst ist da nichts gewesen. Und ein Keller für den Käse. Hier überfällt mich oft Trauer und Müdigkeit, aber auch diese Phase ist vielleicht nötig. Ich versuche immer einiges zu arbeiten, aber es ist nicht viel und ich kann mich hier zu niemand aussprechen. Die gute Krankenschwester sorgt wohl für den Leib, aber seelisch ist sie ganz so anders und die Gefahr der Versimpelung liegt nahe. Das erste Mal war er ja krank. Der Müller hat ihn dann hinaufgeführt auf die Staffelalp. Und dann sagte er oben, na, runter fahre ich dann, wenn er tot ist. Er war krank und die Bauern hier hätten immer gesagt, wo die ihn hoch haben auf die Staffelalp mit einem Pferd und dem Wagen, er konnte nicht rauflaufen. Und dann haben die gesagt, den bringen wir lebend nicht mehr runter. Es ist sehr merkwürdig, in dieser Einsamkeit mit einem ganz entgegengesetzten Menschen zu leben und auf ihn angewiesen zu sein, wie es mir jetzt geht. Ich war immer aufgeregt, immer nervös. Schon mit Gehen hat man das gemerkt. Ob es eine Krankheit war, sehr wahrscheinlich. Er hatte auch immer Angst. Hat er mir dann erzählt, ja, die kommen und holen mich wieder fürs Militär und so. Die Frau Müller hat ihn immer müssen in der Vorspielen holen und Morphium und was weiß ich was. Der Kirchner ist schon von Deutschland gekommen als kranker Mann und hat halt auch von Deutschland Angst gehabt. Wahrscheinlich eben nur aus dem allem die Krankheit bekommen den und hat halt mit Morphium oder was weiß ich was nachgeholfen. Die Schwester war überhaupt sehr böse in diesen Tagen. Dann sitze ich hier oben allein und vollkommen in ihrer Hand. Es ist eine andere Welt, in der sie lebt. So hat man oft Reibereien. Sie hat immer laufend geraucht. Laufend. Hat dann immer die Memphis-Zigarette. So eine flache Schachtel war es. Grüne. Oh, immer Zigarette. Immer, immer. Habe ich nie gesehen ohne Zigarette. Nie. George Tessler, der wo aus Frauenkirche. Kirchner habe ich gekannt, noch wo ich klein war. Die Frau ist gleich alt wie ich. Die war schon immer oben auch. Tascher Müller. Es passt nicht zu mir, mich pflegen zu lassen und gefüttert zu werden, ohne zu arbeiten. Ich bin völlig erschlafft und herunter mit den Nerven und kann fast nichts von diesem schönen Lande aufnehmen und festhalten. Also ich bin Margret Tascher Müller, von Davos Frauenkirche hier geboren und aufgewachsen. Und habe den Kirchner erlebt, als ich war sehr jung noch. Also ich bin der Sprecher von Frauenkirche und bin hier 1922 geboren. Wie meine Vorfahren auch. Bin da Bauern in Frauenkirche und habe Staffelalp Albrecht. Und dann im Sommer bin ich viel oben. Ich war noch viel als Bube bei ihm oben und schaute ihm zu. Nicht? Ein paar Berge sehe ich vom Bett aus und versuche mich manchmal daran, aber es wird nicht viel. Und so träume ich in halben Dämmerzuständen, bin müde, ohne zu schlafen und kann mich nicht bewegen. So hat er seine guten Tage gehabt und schlechte. Meine Tante, die hat immer gesagt, er hat Tage gehabt, wo die Finger nicht biegen konnte zum Malen. Hier sind mir die Hände wie tot, empfindungslos und abgestorben, sodass ich leider wenig tun kann. Berghaus mit Gewitterwolke. Ich bin in großer Schwäche. Meine Hände und Beine werden immer schlechter und die Sorge wächst. Kühe und Hirten. Holzschnitt. Ich Ich bin vollständig unfähig, infolge der Lähmung der Hände und Füße selbst irgendetwas zu tun. Dabei sehe ich so viel Interessantes und tausend Bilder, die ich malen könnte und doch nicht kann. Und das macht mich sehr unglücklich. Staffelalb. Holzschnitt. Im Sommer konnte ich wenigstens noch einige Holzschnitte machen. Drei Wege. Holzschnitt. Diese Holzschnitte hier sind noch aus dem Sommer. Schlankes Mädchen vor offener Zimmertür. Das Dorn. Holzschnitt. Porträt Dorli Sprecher. Tochter. Porträt Martin Schmidt. Staffler Bauer. Holzschnitt. Ich habe jetzt ein wunderbares Holz für Holzschnitzerei. Das Arvenholz. Mädchen mit Ziegen. Holzschnitt. Die Arven wachsen ganz an der Schneegrenze. Ich versuche jetzt eine solche Figur. David Ambühl mit Stock und hohem Hut. Schnitzerei in Arvenholz. Es ist schön hier oben. Und die Menschen gut. Bäuerin mit Knaben am Tisch. Porträt Frau Martin Schmidt mit ihrem Sohn Martin. Holzschnitt. Er hatte zwar immer Freude, aber er hat auch viel Bauern gemalt. Ganz viel. Staffelalb. Gesamtansicht. Öl auf Leinwand. Sonst ist alles beim Alten hier. Tage, in denen ich mich aufraffe, folgen Tagen tiefster Depression. Rückkehr der Tiere. Staffelalb. Öl auf Leinwand. Zuerst hat man gar nicht gewusst, dass der Maler ist. Nicht? Wo er angefangen hat zu malen, hat man das dann gedacht, dass er eben nicht normal sei. Oder? Aber man hat danach gesagt, es ist vielleicht wegen Krankheit oder so. Also, das stimmt alles, aber es sieht nicht so aus. Die Alten haben ihn halt gedacht, das stimmt doch nicht. Und es gibt doch nicht so spitzige Berge oder die Farben. Dann haben sie halt gemeint, das sei nicht gut. Wir haben auch gemeint, das ist nicht ganz fertig. Weil er Kühe blau gemalt hat und komische Farben hat. Die blauen Kühe und die Berge, alles so in die Höhe gezogen. Einfach die Farben nicht. Blau, grün, gelb. Blau, orange, grün, gelb. Gelb, rot, orange, rot, violett. Ich glaube, die Farben meiner Bilder bekommen ein neues Gesicht. Grün. Einfacher und doch leuchtender. Diese Mondnächte, oft ist die Sicht unendlich groß. Die Hütten einfach schwarz, sonst alles gelb-grün. Gelb-rot. Herrliches Mondlicht. Die drei Hütten am Berge im Mondlicht, ganz fein. Olivgrün, rosa, blau und schwarz. Violettbraune Schattentöne und Ocker. Violett. Im Übrigen hat mir der Schnee, die außerordentliche sorgfältige Pflege, die Ruhe und nicht zuletzt die herrliche warme Stube eine kleine Erleichterung in den Händen gebracht, über die ich sehr glücklich bin. Soweit ich kann, arbeite ich an meinen Bildern. Der unerwartete Umsturz in Deutschland hat ja alles aus dem Gleise gebracht. Nun heißt es sich arrangieren, so gut es geht. Mondaufgang auf der Staffelalb. Öl auf Leinwand. Das Haus in der Lersner hat er im Herbst 1918 bezogen. Damals zeichnete sich in Deutschland das Kriegsende ab und mit all den Schwierigkeiten, und hat dann entschlossen, vorläufig mal in der Schweiz zu bleiben und quasi abzuwarten, was passiert dann in Deutschland. Mein Bild Mondaufgang hängt ganz reizend in Bauers Sprechzimmer. Mein Name ist Eberhard Kornfeld. Ich habe 1948 angefangen, Kirchner zu sammeln. In den Lerschen, das ist mein Wohnhaus, wo ich sehr gerne bin. Von Herbst 1918 bis Herbst 1923 hat er hier gewohnt, also immerhin 5 Jahre. Nach 1923 wurde Bauer sein Arzt. Er hält mich für verrückt. Großen Ordnung 1922 war er vom Morphinismus frei. Aber bis um mit 23 wurden trotzdem gewisse Spuren hinterlassen hier im Haus, also in der Toilette. Es war eine Erdtoilette, die 1982 saniert werden musste. Beim Umbau des Hauses hat man das alles ausgegraben und hat eine ganze Menge Ampullen gefunden. Ja, leere Ampullen, die einfach in der Toilette verschwinden ließ. Und das Gleiche hat sich wiederholt nachher auf dem Wildbodenhaus. Lieber Herr Doktor, ich werde in Davos bleiben. Auf dem Wildboden ist ein kleines Bauernhaus in Aussicht. Das Haus auf dem Wildboden ist jetzt das Ferienhaus von der Familie und von der Firma und für Freunde. Da kamen auch eine Menge Ampullen zum Vorschein. Und das hängt damit zusammen, dass er irgendwie in den frühen 30er Jahren wieder abhängig wurde. Lieber Doktor, man braucht als Maler dringend eine Heimstätte, aus der man nicht vertrieben werden kann. Auf dem Wildboden hat er gelebt von 1923 bis zu seinem Suizid 1938. Lieber Herr Doktor, wir sind nun bereits mitten im Umzug. Man kam von vorne herein, von der Gebüschungskante. Vis-à-vis war der Eingang, so zwei, drei Stufen in Holz. Und dann trat man dort ins Haus hinein. Rechts ist die Stube. Geradeaus war da eine Art Küche, aber es war fast nicht denkbar zu kochen dort. Sehr einfach. Und dann ging man die Treppe hoch ins Obergeschoss. Da war die Kammer über der Stube und die Nebenkammer neben der Stube oben, wenn ich mich richtig erinnere. Sonst war es sehr einfach. Als wir Kinder waren, da führte die Straße vor dem Haus vorbei. Jetzt geht sie hinter dem Haus durch. Und wir mussten immer vor dem Haus durch, wenn wir dann den Zickzackweg nach Frauenkirch runtergingen. Und das war für uns natürlich sehr unheimlich. Wir haben diese Holzfiguren gesehen, die vor dem Hause standen. Wir haben die Figuren beim Gartenzaun gesehen, diese Holzköpfe. Und für mich und meine Freunde, die da mitgingen, oder meine Geschwister natürlich, war das einfach ganz unheimlich. Komisch, also einfach ein bisschen wie Zauberköpfe, oder? Lieber Herr Doktor, ich freue mich sehr, wenn Sie ins neue Haus kommen werden. Ich heiße Lydia Hottinger. Christian Meisser. Also ich bin Lisa Meisser, geborene Hottinger. Und in Klavadel sind wir aufgewachsen. Lieber Herr Doktor, wir wohnen jetzt nach vielen Mühen und Anstrengungen auf dem Wildboden unterhalb Klavadel und sind so weit eingerichtet, dass wir Besuch hier sehen können. Anna? Soeben war Dr. Bauer hier. Herr Dr. Bauer war hier, um die neuen Bilder zu sehen. Eben Dr. Bauer da gewesen. Herr Dr. Bauer will nun auch das große neue Liebespaar kaufen. Er war ganz begeistert davon letzten Sonntag. Es gingen Gerüchte rum, speziell eben in der Wohnung, aber auch auf dem Wildboden, dass Kirchner in einem Sarg schlafe. Und dass er eben Drogen nehme und Morphium zu sich nehme. Lieber Herr Doktor, hätte ich gewusst, dass Sie alle Bilder nehmen, so würde ich den Farbentanz auch mit 2 Mille gerechnet haben. Ich schreibe Ihnen 500 für spätere Erwerbung gut. Bei den großen Schwierigkeiten der heutigen Zeit ist es ganz klar, dass man die Preise so niedrig wie möglich halten muss. Und Ihnen gegenüber bin ich ja in so mannigfaltiger Art verpflichtet, dass ich eigentlich überhaupt nichts rechnen dürfte. Mein Name ist Hans Heierling. Wir sind 1937, 38 sehr oft im Hause Rüsch auch gewesen, wie Christian. Bei Rüsch hat er die Milch geholt. Und weil er nicht immer bezahlen konnte oder bezahlen wollte, hat er den Rüschen das Gemälde mit den roten Kühen geschenkt. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Die haben das in der schönen Stube aufgehängt. Und diese roten Kühe, die sehe ich heute noch. Lieber Doktor, ich bestätige Ihnen hierdurch dankend den Betrag des Bildes, nacktes Mädchen unter japanischem Sonnenschirm und des Holzschnittes unter Zeichnung erhalten zu haben. Wie ich nachher sah, haben Sie dieses so reichlich honoriert, dass ich Ihnen doch die beiliegende kleine Radierung für Ihre Sammlung stiften möchte. Weißt du, dass wenn er dann Milch geholt hat bei einem Bauer, hat er dann hier mal ein Bild geschenkt, nicht? Aber die waren bei uns null wert. Er hat ja von uns die Milch, aber wollte uns nie ein Bild verkaufen. Er hat nie gesagt, ich habe kein Geld, er hat sie immer bezahlt. Stimmt alles nicht. Ich weiß, jemandem wollte er ein Bild schenken. Er hat gesagt, nein, er will nicht rote und blaue Kühe. Und Papa und Mama hat er dann auf den Hochzeitstag ein Bild geschenkt, das haben wir noch und haben es in Ehren. Lieber Herr Doktor, doch, ich wollte die Zeichnung gern Ihrer Sammlung geben. Sie haben ja schon so vieles gekauft, dass Sie das ohne Gewissensbisse annehmen dürften. Jedenfalls soll die Auswahl in keiner Weise beeinflusst werden und werden wir uns schon einigen, sodass sie ohne Hemmungen für Sie zustande kommt. Und doch, ja. Dann habe ich kein Geld, aber ich glaube, gar nicht wahr gewesen. Und dann habe ich mich immer gewehrt. Sie haben gesagt, Kirchner wäre arm. Sie hätten nichts zum Essen und sie wollte Bilder verkaufen. Das stimmt nicht. Sie hatten zur selben Zeit schon für 12.000, 14.000 Franken Bilder verkauft. Und manchmal hatten sie Geld im Haus und manchmal nicht. Lieber Herr Doktor, das Liebespaar würde ich Ihnen mit 1.800 bis 2.000 Franken berechnen. Ich würde es Ihnen ja auch lieber so geben, aber leider muss ich ja auch von meiner Arbeit leben und habe keine sehr große Produktion gehabt in diesen Jahren. Es wird Ihnen ja auch so gehen. Und ich hoffe, dass es Ihnen nicht zu hoch ist, sonst können Sie auch 1.500 sagen. Im Handel kostete es 3.500. Machen Sie nur, wie Sie es für richtig halten. Ich lege es gerne in Ihre Hand. Und er ist ja immer mit der Kutsche gefahren, hat immer bei Schneiders Kaffee getrunken, hat immer Schokolade, Bananen und Orangen zu Hause, was man dort nicht hatte. Also arm war er nicht. Lieber Herr Doktor, es freut mich sehr, dass Sie nun dieses Aktbild aus früher Zeit besitzen. Lieber Herr Doktor, so reichen Ihre Bilder schon über 20 Jahre hinweg. Es freut mich sehr, dass Ihre Sammlung meiner Bilder einen so schönen Zuwachs erhalten hat. Lieber Herr Doktor, Sie wirklich gut verfolgt, um auch meinerseits zum Abschluss dieser Periode Ihrer Sammlung beizutragen, füge ich Ihnen zwei Zeichnungen von 1907 und 1912 bei. Er hat wieder alte Bilder von mir genommen. Er will eine Sammlung von mir machen, die die Entwicklung zeigt. Die gesamte malerische Entwicklung zerfällt in drei große Perioden. Der Abstrakte muss Formen erfinden, ohne überhaupt die Naturform zu berühren. Meine Arbeit ist etwas anderes. Die Kirchnerschen Bilder von vor 1900 sind fast alles reine Fantasieschöpfungen gewesen. Sie bedeutet Neuschaffung eines inneren Bildes mit abstrakten Formen. Eine Konzentration, das im Erleben innerlich Gesehene zu schaffen. Ich habe mich seit meinem dritten Lebensjahr mit Zeichnen, Malen, Modulieren beschäftigt. 1901, Matura Chemnitz. Ich kam als Mulus nach Dresden, in dem Entschluss, Maler zu werden. Um Geld von den Eltern zu bekommen, ließ ich mich als Architekturstudent einschreiben. Das ekstatische Zeichnen ist die Grundlage der neueren Kunst. Ich muss zeichnen! Ich muss zeichnen. Bis zur Raserei, nur zeichnen! Meine Studentenwechsel verwendete ich für Malen und Mädchen, die ich auszog, um sie zu zeichnen. Von 1900 setzt ein eifriges Naturstudium ein, um die Mittel zu erhalten, Visionäres und Erlebtes deutlicher zu gestalten. Kandinsky hat ganz allmählich aus seinen Bildern die Naturform weggestrichen, bis das Gerüst nur noch blieb. Zu meiner Ausbildung als Maler ging ich nach München. Wenn die Kühnheit nur im Weglassen besteht, so kommt der Künstler sehr leicht in die Gefahr des absoluten Nichts. Das passiert bei dem Herrn Mondrian. Aber das Akademiestudium langweilte mich. Picasso ringt um Form, nur kommt er nie zu einem Resultat, weil er alles unfertig lässt. Ich musste meine Lehre anderswo suchen und fand sie in den Museen. Die alten Meister, die Palau-Insulaner, die Inder. Brack, sehr zart und fein, aber Suche. Derain ist langweilig. Rouault merkwürdig in den großen Köpfen, sonst mehr gleichmäßig, derb und ohne Interesse. Fries unmöglich, ebenso Utrillo und Matisse, der staubig und leer wird. Glaes bemüht sich, kein großes Talent. Léger verwechselt Malerei und Konstruktionszeichnungen. Schade, er wäre vielleicht für Dekorationen nicht unbegabt. Ich war mir aber klar, dass Nachahmung weder dieser noch jener zum Ziele führen würde, Kunstwerke zu schaffen. Und staunte sehr, wie andere Maler solche Dinge einfach skrupellos übernahmen und ihren Namen darunter setzen. Der Reiz der Arbeit lag für mich darin, mein eigenes Fühlen durch eigene Form zu gestalten. Kokoschka ist tragisch. Er bemüht sich um Farbe, nur erreicht er sie doch niemals. Dix ist nicht zum Ansehen, gemein und eklektisch. Beckmann ebenso sinnlos und ekelhaft. Liebermann und Slevogt sind keine modernen. Chagall sieht aber mies aus. Heckel sieht übel aus. Er ahmt alles nach, besonders mich. Heckel hat eben immer nachgeahmt. Ja, Herr Heckel, wirst du manchmal an mich denken. Er erfand für sich das Studium der Bewegung. Im Gegensatz zum üblichen akademischen Studium des ruhenden Modells. Lieber Herr Doktor, es ist doch stets eine große Freude für den Schaffenden, wenn sich ein anderer Mensch für seine Arbeit interessiert. Ein in Bewegung befindlicher Körper zeigt mir viele Einzelansichten. Diese schmelzen in mir zu einer Gesamtform zusammen, dem inneren Bilde. Lieber Doktor, es ist heute so selten geworden, dass man mit Menschen sprechen kann, die Verständnis und Interesse für meine Arbeit haben. Nach diesem inneren Bilde versuche ich auf der Leinwand mein Erlebnis zu gestalten. Ich komme dadurch natürlich zu ganz anderen Formen, als wie sie die imitative, naturalistische Malerei erstrebt und zeigt. Lieber Herr Doktor, so wird wenigstens ein Mensch wissen, dass ich nicht für Hirngespinste oder aus nervösen Gründen kämpfte, sondern darum, dass die Kunst lebendig bleibt und als sichtbarer Ausdruck des menschlichen Gefühlslebens auch von unserer Epoche Zeugnis gibt. Es ist deshalb nicht richtig, meine Bilder mit dem Maßstab der naturgetreuen Richtigkeit zu beurteilen. Denn sie sind keine Abbildungen bestimmter Dinge oder Wesen, sondern selbstständige Organismen aus Linien, Flächen und Farben, die Naturformen nur so weit enthalten, als sie als Schlüssel zum Verständnis nötig sind. Meine Bilder sind Gleichnisse, nicht Abbildungen. Lieber Herr Doktor, heute weiß ich auch, dass man nicht willkürlich an eine vergangene Kunstepoche wieder anschließen kann, dass man schon in sich alle früheren Epochen trägt und seine Arbeit rein aus der eigenen Vorstellung und Erleben schaffen muss. Heute würde man das anders angucken, auch die Bilder oder die Sachen, die wir noch haben, die in der Alp geschnitzt sind, gucken wir heute anders an. Jetzt gucken wir es anders an. Zu den Gegenständen der Landschaft trat gerade in den Schweizer Jahren in vermehrter Anzahl die Arbeit aus der reinen Fantasie. Lieber Herr Doktor, ich bin in diesen Jahren fähig geworden, rein aus der Erinnerung zu gestalten und dabei dies innere Bild zu geben, das eben viel intensiver ist als das, was man vor der Natur fertigbringt. Wenn man dann die Bilder richtig betrachtet hat, jetzt, erst jetzt, dann sieht man die Bauern beim Abaufzug da. Da sieht man, dass die schreiten, nicht, dass die gehen und sind ja ganz ruhig. Das ist eben die Kunst. Und das hat man halt noch nicht gewusst, dass das Kunst ist. So haben wir gegenständlich betrachtet drei Phasen in meinem Werk. Erstens die Arbeit vor dem Motiv. Zweitens die Arbeiten nach okularen Erlebnissen aus dem Gesichtskreis. Drittens die freie, aus der Fantasie geborene Arbeit. Diese dritte begann mein Werk und schließt heute den Kreis. Lieber Doktor, ich wollte doch nicht etwas gegen die alten italienischen Meister sagen. Ich bewundere sie nach wie vor. Aber wir heute lebenden Menschen sind anders im Empfinden der Welt. Freier und rascher. Das gibt ein anderes Innenbild. Aber jetzt gefällt es einem ja doch auch. Kirchner war seit Hodler der erste Maler, der die Berge in neuer Form gestaltete. Er passte sich dazu völlig seine Umgebung an und wohnt noch heute in dem schlichten alten Berghaus. Er lebt unter den Berglern wie einer von ihnen. Sein Freiheitsdrang, sein Gefühl der Gleichheit mit den anderen, seine große Liebe zur Natur und den Tieren machten ihm die sehr zurückgezogenen Bergbewohner zu Freunden. Sie litten ihn unter sich. Er konnte nach ihnen malen und zeichnen. So wurde sein Werk. Louis de Marsal. Vorwort zum Katalog der Ausstellung der Grafik E.L. Kirchners. Galerie Actuarius, Zürich, 1927. Er nahm aber nicht nur in dieser Hinsicht Einfluss auf sein Werk, das er also vordatierte, um eben der Erste gewesen zu sein. Louis de Marsal. Über die Schweizer Arbeiten von E.L. Kirchner in Katalog der Ausstellung von neuen Gemälden und Grafik 1921. Er nahm auch bezüglich der Interpretation so bedeutender Interpreten wie Will Grohmann und einige andere Einfluss. Sie hatten das zu schreiben, was er genehmigte. Und sie taten das auch, erstaunlicherweise. Das genügte Kirchner aber alles nicht. Louis de Marsal, Zeichnungen von E.L. Kirchner. Louis de Marsal, über Kirchners Grafik. Über die plastischen Arbeiten von E.L. Kirchner. Er schrieb dann über sich selbst und er dachte sich, das Pseudonym Louis de Marsal, ein Franzose. Eine Ausstellung von Kirchners frühen Schweizer Arbeiten brachte nochmals, wie seinerzeit in der Brücke, einen Kreis junger Künstler um ihn. Sie kamen zu Kirchner nach Davos, lernten dort seine Art zu gestalten, seine Techniken und machten sie populär. Wir kannten Kirchner von der Schule her. Er hat bei uns beim Theater die Kulissen gemacht. den Stein und Bäume. Wie diese Sachsen damals. So übernehmen heute die Schweizer meine Dinge. Aber Dank und Anerkennung für mich, das hat keiner. Jeder sucht mich auszumerzen, damit die Quelle nicht entdeckt wird und der Schöpfende sich als Erfinder hinstellen kann. Lieber Herr Doktor, ich soll am neuen Schulhaus in Frauenkirch ein Relief über der Tür schnitzen. Ich kann mich noch gut erinnern, wo wir einen Stein gemalt haben. Haben ja den ganzen Tag dran gehabt. Also am Nachmittag, ist ja immer am Nachmittag gekommen. Und dann haben wir den Stein gemalt. Haben den Vorhang haben wir gemalt in der Schule. Die Künstler holen sich, was sie nur können von mir. Aber Dank habe ich nicht davon. Ich bin zu dumm, zu gutmütig. Weiß der Teufel, warum es immer so geht. Ich will wohl gerne freie, große Künstler anregen und stärken, nicht aber kleine, lausige Banausen, die sich an meinem Tische vollfressen und geistig ergrapschen, was sie können und nicht einen eigenen Gedanken haben. Wer sich für Kirchners Einsichten besonders interessiert, sei auf das schöne und sachliche Buch von Louis de Marsal, seines Freundes, verwiesen, das im Laufe des Jahres erscheinen wird. Besonders amüsant finde ich einfach, dass er einen Franzosen erschafft, der als Franzose, deren Malerei ja viel weiter entwickelt ist als die der Deutschen, diesen deutschen Künstler als den größten seiner Zeit bejubelt. Nur ein so geschultes und empfindliches Auge, wie es Kirchner besitzt, konnte in Verbindung mit dieser visionären Fantasie eine solche Steigerung hervorbringen, wie man sie bisher an deutschen Malern nicht beobachtet hat. Man müsste schon auf Dürer zurückgreifen. Er wollte natürlich in Frankreich anerkannt werden. Das war ihm ganz wichtig. Eine Ausstellung in Paris wäre für ihn ein gigantischer Erfolg gewesen. Leider hat es sie nie gegeben. So bringt Kirchner heute mit seinen neuen Werken nur mit originalen, vorläufig ihm allein gehörenden Mitteln den Anschluss der heutigen deutschen Kunst an das internationale moderne Stilempfinden zustande. Unter den heute schaffenden Modernen steht meine Arbeit tatsächlich in ihrem Ernst. Freiheit und Eigenheit an allererster Stelle. Ich bilde mir nichts darauf ein. Ich kann ja nichts dafür. Und das Niveau ist drüben im Allgemeinen so tief, dass die erste Stelle drum eben viel besagen will. Lieber Herr Doktor, ich bin täglich bei der Arbeit am Relief der Schule. Lieber Herr Doktor, der Auftrag, der erste, den ich je offiziell erhielt, ist perfekt. Und ich freue mich täglich auf die Arbeit. Jetzt steht in der Zürcher Zeitung, Munk habe gesagt, er habe ein Bild wie Kirchner gemalt. Ich weiß, dass Munk längst darauf sieht, was ich mache und vieles nachgemacht hat. Für die Öffentlichkeit aber wird der Spieß herumgedreht und gesagt, ich hätte es von ihm gestohlen. Ach, es ist gemein. Wie soll man dagegen an? Unser Lehrer gab nicht oder fast nie Zeichenunterricht. Und dann hat er den Kirchner gebeten, er soll mal in die Schule kommen und die Zeichenstunde machen. Und dann hat er halt auch so Kühe gemalt, viereckig und blau und grün. Und dann haben wir Bauernbuben halt gelacht und es gibt doch keine blauen Kühe und gibt doch keine grünen Kühe. Im Winter ist er immer zu uns in die Schule gekommen am Mittwoch und dann hat er immer Zigaretten geraucht, Memphis. Der Lehrer hatte keine Freude dran, weil in der Schule nicht geraucht werden sollte. Ja, ja, wir haben es noch lustig gehabt in der Schule. Ich konnte nicht begreifen, dass wir das nicht begriffen. Aber jetzt begreift man das, das ist merkwürdig, was da dahinter steckt. Jeden Mittwoch hat er uns Unterricht gegeben. Und der Lehrer hat es nur geärgert, weil er Zigarette geraucht hat. Und die Zigarette waren Memphis, die würde ich heute noch kennen. Warum mir das alles von anderen getan wird, warum so gehässig meine Kunst verfolgt wird und ich immer unten gehalten werde, warum meine Worte verdreht werden und meine Taten verleumdet, ich weiß es nicht. Warum habe ich es so schwer, mit den Menschen in Frieden zu leben, wo ich doch nur reine Ziele habe? Ich bin oft ganz hilflos vor den Intrigen, die ich oft nur ahne. Lieber Herr Doktor, das Relief ist nun vollendet. Lieber Herr Doktor, gestern holten mich die Frauenkircher zur Einweihung der neuen Schule. Lieber Herr Doktor, alle Redner erwähnten mein Relief. Es ist an sich gewiss ganz gleich, wie und wo etwas zuerst gemacht wird. Wenn aber darüber geschrieben wird, sollte richtig geschrieben werden und nicht Sachen, die nicht stimmen. Warum müssen denn nun durchaus alle kräftigen Sachen von außen beeinflusst sein? Gauguin und Munk sind wirklich nicht meine Väter. Es tut mir leid. Will Grohmann wollte diesen phantomatischen Kunstkritiker Louis de Marsal natürlich immer kennenlernen. Lieber Herr Doktor, da hier wieder Theater gespielt wird, habe ich ein paar Kulissen gemalt. Die Kulissen haben wir in der Schule gemalt. Auch der Vorhang und der große Stein, wo wir drauf gesessen sind. Die Kulissen haben wir mit dem Kirchen gemalt und die hat dann die Gesellschaft von Frauenkirche weggenommen zum Theaterspielen. Dort, wo jetzt die Metzgerei Spiess ist, diese Fleischtrocknerei gegenüber, hat es einen Stall. Und dort war eine Bühne. Dort haben die Frauenkircher Theater gespielt und dort hat er auch einen Theatervorhang gemalt. Der gemischte Chor war das, die Ledigen. Ja, ich habe auch Theater mitgespielt. Ja. Im Stall war der Theatersaal. Und als Kind war ich dort auch im Theater. Es muss irgendetwas Volkstümliches gewesen sein, sonst hätten wir ja gar nicht gehen dürfen. Uli der Knecht. Im Stall? Ein Theater? Das passt ja so zu Kirchner, dass man in einem Stall Theater spielen kann und dass ich dorthin gehen durfte. Ich schaue ihn jedes Mal an und erinnere mich, dass ich da im Theater war. Lieber Doktor, wenn die Stücke nur auf etwas höherem Niveau lägen, könnte es ganz interessant sein. So ist es eine halbe Sache. Wahrscheinlich war es so, dass Kirchner sagte, Louis de Marsal ist dort und dort und Will Grohmann sagte, oh, da muss ich auch gerade hin. Und er lässt ihn dann ja auch sterben, 1933. Weil man eben immer wieder nachfragt, wer ist denn der Louis de Marsal, wo kann man den mal treffen? Und als er eben nicht mehr anders weiß, muss er ihn sterben lassen, den Kerl gibt's halt nicht. Kirchner verliert weder an Originalität noch an Kraft. Im Gegenteil. Sein heutiges Werk ist die logische Folge seiner ganzen Arbeit durch 30 Jahre hindurch. 1933 erschien dann der letzte Aufsatz von Louis de Marsal im Katalog der großen Ausstellung in der Kunsthalle in Bern mit einem Kreuz nach dem Namen. Er ließ ihn also sterben. Louis de Marsal, posthum in Katalog der Ausstellung Ernst Ludwig Kirchner, Kunsthalle Bern, 1933. Lieber Herr Doktor. 1933, Ernst Ludwig Kirchner, Kopf Dr. Bauer, Farbholzschnitt von 3 Stücken in Rotbraun, Rosa, Grün, Hellbraun, Rot und Blau. Davos, 18. April 1933. Lieber Herr Doktor, damit ich nicht in Verlegenheit komme, bitte ich Sie, mir noch ein R ins Postfach zu tun. Ich bin etwas niedergeschlagen und traurig, was wohl auf die wenige Arbeit zurückzuführen ist, die ich in diesen Wochen geleistet habe. Die politische Lage drüben drückt einem auch, trotzdem sie einem ja eigentlich nichts angeht. Also nach 1923 wurde Bauer sein Arzt. PS, ich wollte eigentlich morgen Mittag zu Ihnen kommen, um mir ein R zu erbitten. Nun muss ich aber 12:30 zum Zahnarzt Müller, weil eine Brücke los ist. Und so bitte ich Sie um 1 für 3 Schachteln wieder. Und Bauer hat dann leichte Dosen erlaubt, anfangs der 30er Jahre, vermutlich mit einer Zahnbehandlung. Lieber Herr Doktor, einmal muss ich Sie noch belästigen mit einem R. Die vorige Woche war sehr schmerzhaft. Ich habe beinahe geheult, als mich Dr. Müller entließ. So furchtbar war der Schmerz beim Einsetzen der neuen Brücke. Aber aus dieser Leichendosen kam dann plötzlich wieder eine schwere Abhängigkeit, die bis zum Suizid von 1938 angehalten hat. Lieber Doktor, möglich ist es, dass Dr. M. noch den Oberkiefer öffnen muss, um die geschwulste Infektion auszukratzen, die aber vielleicht so weggeht. Ich habe so beim besten Willen die Extra-Rezepte nicht vermeiden können. Es ging auch eine Schachtel so verloren und es fehlen mir noch 2 Schachteln zum regulären Termin. Darf ich mir diese beiden von Ihnen noch erbitten? PS, dazu die Krankheit meiner Frau. Sie isst fast nichts und blieb oft im Bett. Da sie wieder Angstzustände bekam beim Aufstehen, ließ ich sie im Bett. PPS, alles geht bei ihr in den Wunsch aus, sterben zu können. Nichts macht ihr Freude oder Interesse. Höchstens möchte sie noch nach Berlin, um dort zu sterben. Das ist immer der Eintreff. PPS, was auch kommen mag, ich gehe nicht zurück nach Deutschland. Auf der schwarzen Liste stehe ich, das heißt wir beide längst. Lieber hier kriegsgefangen als drüben im Konzentrationslager gequält. Ernst Ludwig Kirchner, Kopf Dr. Bauer, Holzschnitt, 1933. Frauenkirch, den 3. September 1933. Lieber Herr Doktor, vielen Dank für die Übersendung des Artikels über die NS-Kunstanschauung. Wie man so etwas Individuelles wie die Kunst gleichschalten will, ist mir schleierhaft. Die ganze Enge, das Unverständnis gegenüber den elementarsten Grundsätzen der Kunst kommt heute klar zutage. Arme deutsche Kunst. Eben begann sie ein wenig zu wachsen und schon wird sie wieder mit rauer Hand getötet. Es kann nichts Geistiges ruhig wachsen in Deutschland. Das ist wirklich tragisch. Was soll das heißen? Die deutsche heldische Kunst müsse geschaffen werden. Genau wie das Reich, so bauen sie heute auch ihre Kunst auf utopische Selbstvergötterung und Machtwahn auf. Lieber Herr Doktor, die innere geistige Freiheit des natürlichen Menschen ist Ihnen ein Verbrechen. Die freie geistige Arbeit unverständlich und überflüssig. Da ist kein Platz für eine wirklich reine Kunst. Und Herr Kirchner, eben, manchmal war er so, will so gesprochen und hat ein Thema mit ihm und dann anderes Mal sagt er kaum Grüezi und hat uns nicht mal gesehen. Aber hat immer einen Notizblock bei sich, er hat immer gezeichnet, immer gezeichnet. War immer sehr gut gekleidet. Den Mantel hat er offen getragen, so ein Kamelhaarmantel im Winter. Und dann noch so einen Rucksack angehängt. Er hat sehr viel auf Kleidung gegeben. Ernst Ludwig Kirchner, Kopf Dr. Bauer, Farbholzschnitt, 1933. Davos, 5. September 1933. Lieber Herr Doktor, es wird Sie vielleicht interessieren, die Kulturrede Hitlers zu lesen. Sie ist ja sehr unklar und eng, aber man kann ihm den guten Willen nicht absprechen. Komisch ist es, zu seinen Anhängern, die doch überwiegend Kleinbürger sind, von dem heroischen Menschen zu reden. Dumm und unwahr, dem jüdischen Menschen jede künstlerische Befähigung abzusprechen. Was Hitler in seiner Rede darlegt, ist recht eigentlich die Meinung, die der Kunst fernstehende deutsche Spießer von ihr hat, unbeschwert von tatsächlichen Kenntnissen über die wirkliche Entwicklung der Kunst in Europa überhaupt. Tatsächlich ein Feind jedes Neuen, hat er der Kunst gegenüber eine unsichere, romantisch-sentimentale Einstellung, für die er Befriedigung von den heutigen deutschen Künstlern erzwingen will. Ein komischer Mann, dem Reden um zu reden, doch die Hauptsache zu sein scheint. Lieber Herr Doktor, wehe den freien Geistern unter den Künstlern Deutschlands, denen das Menschliche über Politik gehen sollte. Und er hat immer einen Regenmantel, einen Hut gehabt und hat eigentlich mit uns Kindern nicht gesprochen. Ein schlanker Mann war er. Und er ist uns einfach so begegnet in seinem Mantel und seinem Hut. Und dann hat man das Gesicht nicht so gesehen. Aber eben ein schlanker Mann. Und schweigsam war er auch. Ernst Ludwig Kirchner, Kopf Dr. Bauer, Zeichnungsstock, geschnitten, 1933. Davos, den 18. November 1933. Lieber Doktor, ich bin etwas nervös und traurig über die Zustände drüben. Was man über Kunst in deutschen Blättern liest, ist so unglaublich verwirrt und blöd, dass es einen grausen kann. Überall blüht der Mist hervor, der früher als talentlos und kitschig unterdrückt wurde, heute nur national getarnt. Alle kleinen Krauter kommen hoch. Lieber Herr Doktor, und dieser Hohn von einer Wahl. Es ist unglaublich, dass ein großes Volk sich das bieten lässt und man verzweifelt überhaupt an dem deutschen Volke. Was für einen feinen Kopf hat dieser Dimitrov gegenüber einem Göring? Manchmal haben wir Kirchnerlist gespielt und haben Hochdeutsch gesprochen. Und bis jetzt habe ich überhaupt nie darüber nachgedacht. Er kommt ja aus Dresden, also aus dieser Gegend. Und da muss er ja ein Sachse gewesen sein. Das Hochdeutsche und unser Dialekt, das war immer so eine Sprachgrenze. Wir schätzen Kirchners, wir hatten sie sehr gerne. Aber es war einfach irgendetwas da, also die Sprachgrenze. Ja. Und Sachsen sind für uns also ganz schlecht. Das kann man fast nicht verdauen, diese Sprache. Die tönt so... Ja, wie tönt die? Für uns tönt die eingebildet. Ernst Ludwig Kirchner, Kopf Dr. Bauer, Farbstock 1, geschnitten und zersägt, 1933. Wildboden, 29. November 1933. Lieber Herr Doktor, besten Dank für das Boykottbuch. Es ist wirklich schaurig naturnah gezeichnet. Merkwürdig, dass die Juden doch überall bedrückt wurden, wo sie waren. Die weiße Bevölkerung hat ihn akzeptiert als einen Sonderling und hat Kontakte gesucht und gepflegt. Wie es bei den Bergbauern sind, das sind verschlossene Leute. Die haben miteinander gesprochen, aber nur das Notwendigste. Lieber Herr Doktor, schrecklich, welche Flut von Hass und Angst diese Hitlerleute ausgelöst haben. Ernst Ludwig Kirchner, Kopf Dr. Bauer, Farbstock 2, zersägt, 1933. Wildboden, 19. März 1934. Lieber Herr Doktor, jetzt erhielt ich durch den deutschen Maler Oskar Schlemmer ein genaueres Bild der Zustände drüben in der Kunst. Ach, es sieht schlimm aus. Hitler wirft alle hinaus, um für seine Leute Platz zu kriegen. Auch Schlemmer fiel von heute auf morgen. Und auf dem Wildboden hat er ganze Berge, Zeichnungen verbrannt. Und da haben wir natürlich geguckt. Er hat auf den Hafen getan, sehr viele. Und die hat er dort verbrannt. Wir haben zugeguckt. 33, 34 muss das gewesen sein. Lieber Herr Doktor, ich bin sehr in Ängsten wegen des drohenden Krieges. Wenn Hitler zu dem Vertragsbruch auch noch Krieg macht, dann sollte dem Volk doch endlich die Augen aufgehen, wohin es steuert mit solcher Führung. Lieber Herr Doktor, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Menschen nach den Morden von 1914 wieder diese Schrecken und Not hervorrufen können. Armes Europa, das würde das Ende aller Kultur werden. Der Maler wurde bekannt, geschätzt. Er wollte nicht fort aus diesem Leben. Da kam in dem Reich, aus dem sie vor so vielen Jahren gekommen waren, ein neuer Herrscher auf. Der reformierte das ganze Reich, machte es fest und stark. Wir dachten also, das gibt einfach Krieg in der Schweiz. Eine gewisse Angst war sicher da. Man hat natürlich dann auch alle Alpenpässe und auch Alpenübergänge enorm befestigt mit Bunkern und Geschützen, die da eingebaut waren. Ja, man meinte natürlich, dass in diesen in deutschem Eigentum stehenden Sanatorien sich Dinge gegen die schweizerische Neutralität oder gegen unser Land abspielen mit konzentrierten Nazi-Gruppen und Führerschaften. Davos als Kurort war natürlich absolut abhängig, auch eben von diesen Nazis oder deutschen Gästen. Das war bedrohlich. Es braucht ja ziemlich viel, bis die Schweizer irgendwo Schiss haben. Man hatte richtig Schiss vor diesen Brüdern. Der neue Herrscher griff auch in die Kunst ein und erklärte die bisherige moderne Kunst eines Landes für schlecht und krank und so weiter. Lieber Herr Doktor, es handelt sich bei der Aktion Entartete Kunst ja nicht um die Kunst, sondern um einen politischen Schachzug. Damit traf der neue Herrscher auch die Arbeit des Malers. Und er und die Frau sahen die bis anhin hohe Wertung ihrer Arbeit mit einem Federzug zerstört. Außerdem wurden die menschlichen Qualitäten der betroffenen Künstler in gröbster Weise herabgesetzt. Lieber Herr Doktor, es scheint, dass drüben sogar unter NS-Leuten diese Kulturtat der entarteten Ausstellung auf Widerspruch stößt. Die beiden lebten weiter in ihrem Häuschen. Eine Zeit lang war der Maler krank. Dann ging er wieder an seine Bilder. Nur war der Absatz schwierig und allmählich wurden die beiden verhärmt und dünner. Die Anzüge älter und geflickter. Lieber Doktor, ich hoffe nur, dass die Freunde, die ein wirkliches Verständnis haben, zu denen Sie gehören, mitkämpfen werden um die Erhaltung der Kunst, des freien künstlerischen Schaffens. Lieber Doktor, die Münchner Diffamierung war ein Verbrechen an der Kunst. Es ging auf den Winter zu. Das Dorf. Lieber Doktor, es geht ja um mehr als die Kunst allein. Es geht um die Freiheit des Geistes. Januar 38. Ich habe es nun versucht, ob man mich stützen will. Resultat ganz negativ. Weder die hiesigen noch meine sonstigen Freunde haben auch nur die geringsten Anstrengungen gemacht, etwas zu kaufen. Außer dem Doktor. Man versteht mich nicht hier. Weder als Künstler noch als Mensch. Meine Anständigkeit wird für Dummheit gehalten. Die Münchner Ausstellung Entartete Kunst hat gerade hier sehr übel gewirkt. Das ist ja begreiflich, wo kein Mensch überhaupt ein Verhältnis zur Kunst hat. Lieber Doktor, zur staatlich konzessionierten Kunst sind von den Brücke-Leuten nur Heckel und Schmidt-Rottluff avanciert, weil ihre Arbeiten heute so langweilig geworden sind, dass sie aus dem Gros nicht mehr herausfallen. Mich schweigt man tot. Was vielleicht in diesem Kampf, bei dem es ja nicht um Kunst geht, sondern um Politik, das Beste ist. Januar 38. Es ist tatsächlich so, dass man die diffamierten Künstler rechtlos in die Welt hinausgejagt hat. Ein Twitter, er bespeit sein eigenes Land und wird damit zu einem verächtlichen Subjekt. Oder er unterzieht sich dem allgemeinen Geschmack und gibt damit sein Werk, seine Lebensarbeit preis. Ein Tod so wie auch andere. Ehrlos, auf jeden Fall. Lieber Doktor, neulich sagte einer, ich sei ohne Hass. Kann man Hass empfinden, wenn ein Kind einen Edelstein ins Wasser wirft? Genau das geht dort drüben vor sich. Was Sie jetzt zerstören, werden Sie nach Jahren in der Welt mühsam zusammensuchen und mit schwerem Geld bezahlen und als Kostbarkeiten in Ihre Museen hängen. Januar 38. Was kann ich tun? Vorläufig ruhig bleiben, ganz ruhig und überlegen. Dass ich Deutscher bin und wohl auch bleibe, ist wohl sicher. Gewiss will ich gerne auch hier Bürger sein, auch, aber daneben noch Deutscher. Lieber Herr Doktor, Sie schrieben, dass Sie bei früherem Ableben Ihre Sammlung meiner Arbeiten der Nationalgalerie Berlin vermachen wollten und was ich davon dächte. Bei den heutigen Verhältnissen wird es wohl gut sein, sich vorher zu informieren, wie die Herren das aufnehmen werden. Januar 38. Papierschweizer ist ein elender Beruf. Ehrenhalber ist schon besser, das einzig Mögliche in meinem Falle. Aber es ist ja unmöglich. Wofür denn? Ich bin zu unbekannt hier als Maler. Wer kennt denn meine Arbeit? Wenige. Wer schätzt sie? Wie viele Schweizer haben dies Jahr etwas von mir gekauft? Keiner. Kann ich da hier leben? Im Lande vom Lande? Nein. So ist es. Lieber Herr Doktor, ich bin überzeugt, dass ein so hochherziger Mensch wie Sie stets das für die Arbeiten Rechte tun würde und lege Ihr Schicksal gern und ruhig in Ihre Hände. Januar 38. Als bald 60-Jähriger muss ich es sagen. Geschätzt und gekauft wurden meine Bilder von Juden. Mein bester, anständigster Kunsthändler war Jude. Der Erste, der auf mich aufmerksam machte, war Jude. Lieber Doktor, ich kann ja nichts tun als arbeiten. Mein Werk so weit als möglich treiben. Komme, was will. Keiner war irgendwie politisch tätig. Keiner hat mich irgendwie anders gewollt, als ich war. Lieber Doktor, ich als Künstler kann nichts tun als weiterarbeiten. So intensiv und so gut ich kann und hoffen, dass ich so an meinem Platz der Welt am besten diene. Sie haben meine Bilder hingenommen und geachtet und sich erklären lassen. Es war alles frei und gut so. Lieber Doktor, ich kann nur durch meine weitere Arbeit den Wert der früheren beweisen, für die, die guten Willens sind. Heute verkaufen Nicht-Juden Fälschungen von meinen Bildern drüben. Und die Jugend zieht sich nun meine Kunst in verfemten Ausstellungen an. Lieber Doktor, ich stehe seit 30 Jahren in diesem Kampf, meinen Mitmenschen etwas Neues in der Kunst zu bringen. Und bringe auch gern den Rest des Lebens, wenn nötig, dieses selbst dafür zum Opfer. P.S. Lieber Herr Doktor, ich zerquäle mir oft den Kopf, was der Grund ist zu der gewissen Entfernung zwischen uns. Deshalb auch meine Frage gestern und Sie können sicher sein, dass ich das beende, so schnell es geht. Wegen der Schwäche des Körpers muss ich nur sehr vernünftig dabei sein. Wenn man die Situation von Bauer heute betrachtet, dann muss man sagen, er hatte ja einen Patienten, der schwer litt, wenn er keine Medikamente bekam. Und er hat sicher auch gewusst, wenn er die Medikamente nicht bekommt, dann ist die Gefahr, dass er Suizid macht, nicht außer Acht zu lassen. Lieber Herr Doktor, wenn ich das Heruntergehen in dieser langsamen Weise fortsetze, komme ich doch langsam herunter und vielleicht los. Und dann kam mir nach so vielen Jahren, nach fast 50 Jahren, kam mir der Kirchner wieder in den Sinn. Dann habe ich geträumt vom Kirchner. Lieber Herr Doktor, nein, nein, ich müsste wohl ein sehr undankbarer Mensch sein, wenn ich Ihre so wohlgemeinte Mahnung übel nehmen würde. So komisch es klingt, ich hänge nicht an dem Zeug. Nur der Körper und besonders die Verdauung wird gestört beim Herunter und ich muss zu Hause bleiben, viel liegen etc. Das Interessante oder Tragische ist vielleicht dann, dass gegen Ende, also 37, 38, als Kirchner tatsächlich wohl versucht hat aufzuhören, Bauer dann diese Dosis wohl zu schnell, zu sehr reduziert hat. Lieber Herr Doktor, ja, Sie haben ja gewiss recht mit Ihrer Mahnung in Ihrem Brief. Mit einem extra R-Punkt werde ich Ihnen nicht mehr kommen. Es muss so gehen. Also, Entzugssyndrome können zu zusätzlichen suizidalen Gedanken führen. Man weiß ja, dass Kirchner enorm gelitten hat, erstens unter den politischen Verhältnissen damals oder unter der geringen Achtung, die er in Deutschland, seinem Heimatland, hatte. Lieber Herr Doktor, ich sehe erst jetzt recht, wie isoliert und einsam ich bin. Und ich glaube, dass diese psychogen bedingte depressive Stimmung eher Ursache war für seinen Selbstmord als einen Zug des Opiums. Lieber Herr Doktor, ich habe Sie so lange nicht gesehen, hoffte immer auf Ihren Besuch. Ich sehe immer mehr, wie wenig einem die Menschen verstehen. Nun, Sie sind anders und Sie muss sich immer wieder mit dieser hässlichen Sache inkommodieren. Sie sind mir der liebste Mensch hier und es wäre der schwerste Schmerz, Ihre Freundschaft zu verlieren. Kirchner war drogensüchtig, war abhängig, aber auf der anderen Seite, ich meine, was soll ein Mensch davon halten, wenn er zu seinem 58. Geburtstag keinen einzigen Geburtstagsgruß aus Deutschland bekommt, wenn diese Isolation immer klarer wird und die große Angst besteht halt, dass die Schweiz oder Graubünden an das Nazireich angeschlossen wird. Lieber Herr Doktor, so kann ich Sie nur bitten, bleiben Sie mir ein wenig freundlich gesinnt in dieser schweren Zeit. Und immer, wenn ich die Augen geschlossen habe, habe ich den Kirchner gesehen. Das war für mich so ein Schreck, dass er im Gras dort im Gartenzaun und dann das Blut, das fast schwarzes Blut. Alles Gute Ihnen und Ihrer Frau Mutter und vielen Dank und herzliche Grüße, Ihr E.L. Kirchner. Und dann habe ich manchmal am Abend den toten Kirchner noch von mir. Nur zum Sagen, wie das einem doch noch nachgeht, und ich war doch ein junges Mädchen. He? Alles Gute Ihnen beiden und vielen Dank und herzliche Grüße. Wir denken oft an Sie. Ihr E.L. Kirchner. P.S., lieber Herr Doktor, ich weiß, Sie werden jetzt lächeln. Wenn ich mich zusammenreiße, wird doch noch etwas werden. Trotz allem scheint das Leben schön. Ernst Ludwig Kirchner, Inside Out. Hörbild nach Leben und Sterben eines Malers. Von Elke Heinemann. Unter Mitwirkung von Barbara Augustin, Peter Braun, Margaret und Georg Descher, Hans Heierling, Wolfgang Henze, Lydia Hottinger, Christian Joost, Eberhard Kornfeld, Lisa und Christian Meisser, Karin Schick, Roland Scotti sowie Andreas Sprecher. Und unter Verwendung von Selbstzeugnissen Ernst Ludwig Kirchners. Gesprochen von Falk Rockstroh. Komposition Rainer Quade. Ton Bernd Friebel und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Martin Zülker. Produktion Deutschlandradio Kultur mit dem Westdeutschen Rundfunk und Radio Bremen 2007.